Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos Woche. Sie stehst mal der Woche 1 2013. Ja, wer hätte das gedacht? 2013, ja. Irre. Irre, sag ich nur. Aber ich meine, ja, okay. Es war klar, ne? Nach 2012 und 2013, ja, da hatten wir uns, das ganze Jahr hatten wir uns können darauf einstellen, ja, wenn nicht diese Maya-Prophezeiung gewesen wäre. Aber das ist ja alles Humbug, das ist Humbug von gestern, ja. Humbug! Ihr habt's vielleicht schon gemerkt, wahrscheinlich aber auch überhaupt nicht gemerkt, denn es gibt kein Videostream mehr von der Rios Wochenzücht. Das ist ganz einfach deswegen, weil die Nachfrage so extrem gering war, dass einfach es gar nicht mehr was gebracht hat. Und ich glaube, niemand wird es großartig vermissen. Die Videoqualität war, sind wir ganz ehrlich, sowieso bescheiden. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt lieber auf die Audio-Geschichte. Und ich glaube, das ist dann auch, sag ich mal, besser, als so ein halbgares Video da zu machen. Ja. Ein bisschen schade finde ich zwar, weil da sieht man meine ausdrucksstarke Mimik nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, ja, das hat ja eh niemand interessiert. Also die Live-Views waren eben niedrig und ja, deswegen fand ich es dann auch eben nicht mehr als sinnvoll, hier das noch weiter so zu machen. Aber die Wochensicht bleibt ja hier ganz normal in der Audioform erhalten. Ja, und die erste Folge des Jahres 2013 heißt Beam Me Up NASA. Ja, genau. Was damit auf sich hat, das komme ich ganz zum Schluss noch dazu. Ja, ich weiß, ich nehme den Titel einer Sendung für eine kurze Meldung ganz am Schluss. Naja, ist mal nichts anderes eingefallen. Ihr kennt das ja schon. Die Geburt des Internets dagegen, das war etwas, was ich gedacht habe. Das muss man unbedingt als erste Meldung gleich mal sagen, denn was wäre die Rios Wochensicht ohne das Internet? Genau. Ja, was wäre hier alles ohne das Internet? Nichts, gar nichts. Und während Tim Berners-Lee, wie oft fälschlich behauptet wurde, nicht das Internet erfunden hat, sondern das World Wide Web, so ist tatsächlich wahr, dass die echten Erfinder des Internets oder, naja, wenn man so sagen will, die eben das TCP-IP-Protokoll auch mitentwickelt haben und dann eben in dem sogenannten DARPA-Net und ARPANET eben dann dieses TCP-IP als neues Protokoll eingeführt haben. Das sind die echten Erfinder. Und einer davon ist zum Beispiel Windsurf. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das wäre ja überhaupt der Hammer schlechthin. Sein Name Surf. Könnte man auch Surf aussprechen. Ja, Windsurf. Yeah. Also, das ist episch, ja. Im Internet surfen. Ja. Windsurf. Also, Leute, das ist episch. Auf jeden Fall heißt dieser Mensch tatsächlich so. Wird aber anders geschrieben. Windcerf. Und der war eben verantwortlich dafür, dass das TCP-IP-Protokoll eingeführt wird. Also mitverantwortlich dafür. Weiterhin war damit Robert Kahn und John Postel mit im Spiel. Und diese drei kann man eben als Erfinder des Internets durchaus anerkennen. Wer es nicht weiß, das Internet war im Prinzip ein Hervorkömmling dieses DARPA-Projektes, das vom US-Militär gemacht wurde. Seine Überlegenheit hat sich halt klar dann abgezeichnet, als eben dann 1974 dieses TCP-IP-Protokoll eben vorgeschlagen wurde. Und tatsächlich wurde dann das nach langer Zeit, nämlich 1981, ja, ein Plan veröffentlicht, um eben dieses DARPA-Netz auf oder von NCP-Protokoll auf TCP-IP umzustellen. Und damit war dann im 1. Januar 1983 das Internet sozusagen geboren. Und damit ja ein Meilenstein der Geschichte gelegt. Gut, dass sich diese Nutzung dann auch im zivilen Bereich gefestigt hat. Übrigens genauso wie das GPS-Signal auch eine militärische Erfindung war. Und dann zum Glück auch genutzt wurde zivil. Aber nichtsdestotrotz, heutzutage ist das Internet die Verkörperung der Freiheit, also genau das Gegenteil von einem militärischen System. Und was hat das Internet so erfolgreich gemacht? Also dieses TCP/IP-Protokoll, ja, die Flexibilität eben, dass nicht bestimmte Serverstrukturen eingehalten werden müssen, sondern dass die Pakete quasi ja über verschiedene Strecken geroutet werden können und dann doch den Empfänger sozusagen finden. Und das ist dann eben das Geheimnis gewesen, und das hat erst vernünftiges Übertragen von Daten auf mehrere Leute quasi möglich gemacht. Ja. Übrigens, dieser Windsurf hat auch ein paar durchaus kontroverse Stellungnahmen abgegeben. Ich kann da sehen, dass es auf jeden Fall zwei Seiten gibt. Ja. Windsurf hat da quasi gesagt, wenn man das mal grob übersetzen kann, in einem Google Hangout, Google Plus Hangout, dass es eben für den normalen Benutzer im Internet ja eigentlich nicht von Interesse sein sollte, wie das funktioniert. Ja. Und er sagt auch ganz klar, die Menschen müssten nicht wissen, wie das alles funktioniert. Ja. Man muss nicht wissen, wie man ein Auto baut oder ein Fernseher oder ein Laptop. Aber man muss es wissen, wie es zu benutzen ist. Man muss nicht wissen, wie das im Internen funktioniert. Das ist durchaus kontrovers. Ja. Was er damit sagen will, ist im Prinzip, so übersetze ich das mal frei, man sollte einfach das Internet benutzen, aber nicht unbedingt sich in die kleinen Unebenheiten einarbeiten müssen, die da im Hintergrund eventuell laufen, wie das funktioniert. Weil das im Prinzip für die normale Benutzung eben unerheblich ist. Ja. Gut, das mag man auch anders das sehen. In der Tat ist es halt so, wenn man das auf normale Menschen münzt, wenn die verstehen müssen, wie das funktioniert, dann wäre das Internet zum Untergang verurteilt oder hätte sich nie durchgesetzt. Ja. Zum Glück muss man das eben nicht wissen. Und das war eben auch ein Erfolgsgeheimnis von dem WWW-System von Tim Berners-Lee, der eben erkannt hat, dass sich auch Wissenschaftler damals, es war ja eigentlich von CERN für Wissenschaftler entwickelt worden, um zueinander Kontakt zu halten, komfortabel, dass diese Leute nicht unbedingt sich auseinandersetzen wollen oder müssen, wie das Ganze funktioniert und die ganzen Interna checken. Nein, man hatte Wichtigeres zu tun. Man musste einfache Aufgaben erledigen und musste damit die Kommunikation zu Kollegen etc. aufrechterhalten oder eben Sachen, sagen wir mal, anschauen, wie eben dann die Webseiten, und das eben komfortabel, ohne dass man sich darum kümmern muss, auf der Kommandozeile beispielsweise, wie jetzt alles da vonstatten gehen muss, ja, und komplizierte Codes eingeben, ja, etc., etc., sondern das www dann einfach klick und zack. Ja, und das war das Geheimnis. Klicken, ja, nicht denken. nicht denken, das könnte man wohl auch den Zeitungsverlegern in Irland unterstellen, denn ja, um es hier deutlich zu sagen, denn die irischen Zeitungsverleger wollen tatsächlich eine Lizenzgebühr für Verlinkungen haben. Das ist kein Witz, es ist noch kein April und das ist kein Witz. Ich möchte den Namen fast gar nicht nennen, weil die reden sich ja da um Kopf und Kragen. Ich mach's trotzdem mal. Der Verband National Newspapers of Ireland, ja, die verlangen jetzt über eine Verwertungsgesellschaft tatsächlich die Zahlung für Links. Da kosten dann zum Beispiel 11 bis 15 Verweise, ja, etwa 700 Euro und mit bis zu 50 Verweisen 1350 Euro. Und wir reden hier von Verweisen, nicht etwa Zitate oder Ähnliches, sondern Verweise. Das heißt, wenn man einen Link setzt irgendwo, ja, dann muss man dafür zahlen an diese Verleger. Wie hirnrissig das ist unglaublich. Diese NNI, da gehören 15 Zeitungen an, und in Irland, und das ist natürlich vollkommen daneben. Da kann man nur hoffen, dass das also auf dem Rechtswege dann ad absurdum geführt wird, sowas. Naja, aber wir sollten hier in Deutschland mal etwas ruhiger treten. Wir sind ja immer noch nicht über das Leistungsschutzgesetz hinweg oder Leistungsschutzrecht. Und wenn das kommt, dann ist es eigentlich genauso schlimm. Ja. Weil ob jetzt verlinkt oder nicht, naja. Aber hier auch in Irland ganz klar, wie kann man dieses Problem lösen? Nicht mehr verlinken. Ganz klar. Also ein Link sehe ich immer noch als Zeichen guten Willens. Ja, hier ist die Information und ich sag euch auch, wo ich die Information gefunden habe. Dann könnt ihr dorthin gehen und könnt euch das dort angucken. Und demjenigen dann auch Besucher bescheren, der eben diese Informationen weiterverbreitet hat. Und da gibt es eben einfach die Möglichkeit, keinen Link mehr zu setzen und fertig. Dann sollen die doch untergehen, ja, im Internet. Ganz einfach. Ja, also einen Link muss ich wirklich nicht setzen. Wirklich nicht. Ja. Ich kann alles auch zitieren, ohne Links zu setzen. Ja, das ist absolut okay und scheinbar auch dann moralisch okay. Weil wenn einer Geld von mir will für Links, dann wird da einmal kurz gelacht, ne? Und das war's dann. okay, dann Ubuntu, das soll aufs Handy kommen. Tatsächlich hat Canonical, yeah. Canonical, wer das nicht weiß, was es ist. Canonical, das ist die Firma, die eben Ubuntu anbietet. Und die haben jetzt für Handys Ubuntu angepasst. Und das soll jetzt dann auch bald, naja, bald, demnächst, irgendwann einmal, ja, auf den Handymarkt kommen. Ja, gezeigt wird das Ganze auf der CES. Vom 8. bis 11. Januar. Da wird das sicherlich noch für Furore sorgen. Über Sinn oder Unsinn eines weiteren Systems, das ist sehr fraglich. Ganz entfernt werkelt darunter der Android-Kernel nur noch, muss man sagen, ja. Die Apps werden so nicht mehr laufen. Es gibt auch kein Java, Interpreter mehr, wie zum Beispiel dieses Delvik. Das ist auch gut so, das ist ein Pluspunkt, weil diese unmögliche Haltung von Oracle gegenüber der Open Source Software-Szene sollte eigentlich schon dazu führen, dass solche Betriebssysteme, die sich frei nennen, auf Java komplett verzichten und auch Entwickler sollten vielleicht sich überlegen, ob sie da das richtige System unterstützen, wenn sie vorhaben, freie Software zu produzieren. Und deswegen gibt es keine Java-Unterstützung bei Ubuntu. Das ist positiv. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt zwei große Player momentan. Die machen den Markt unter sich aus. Ja. Microsoft versucht krampfhaft ein Bein da auf den Boden zu bekommen in diesem mobilen Bereich. Und jetzt kommt noch ein vierter. Und ja, also wo sind da die Chancen? Eigentlich bestehen nur die Chancen, dass die Leute, die sagen, ich benutze Android, weil es offen und frei ist, dass die sagen, ha, da ist jetzt aber noch etwas, was noch offener und noch freier ist, ja, und das möchte ich haben. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sehen kann, ja, warum man das machen sollte. Ja. Und ob die Anzahl von Leuten, die so ticken, ob das ausreicht dafür, das wird man dann eben sehen natürlich, aber die Experten sind dafür, ich finde, zu Recht ziemlich skeptisch, dass das ja nicht abheben wird. Wir haben nämlich noch ein anderes Problem. Selbst wenn die Leute vorhanden sind, die das gerne kaufen würden und das auch in ausreichender Menge, dann gibt's immer noch ein Problem und das nennt sich Netzbetreiber. Für die Netzbetreiber ist ein System wie Ubuntu, das also wirklich offen ist und zugänglich, das absolute Schreckensszenario. Das sieht man auch immer wieder an verschiedenen Handys mit Android, die angeboten werden. Also freier, und das wurde immer und immer wieder gesagt, und da bin ich auch fest an der Überzeugung, freier und offener als Android kann kein Betriebssystem mehr sein, das verkauft wird von den Carriern, ja, von den Netzbetreibern. Und selbst da ecken die Hersteller dauernd an bei den Netzbetreibern, die dann klar, ganz klipp und klar vorschreiben, diese Funktion darf nicht integriert werden oder euer Handy wird in unser Netz nicht zugelassen. Und oft mussten Funktionen kastriert werden vom originalen Android in den Geräten. Und selbst Google musste da schon vorher, jetzt geht's, aber früher mal das Tethering kurzzeitig abschalten, weil eben die Netzbetreiber, die Maßgebenden gesagt haben, nun, wenn das Ding Tethering hat, dann wird es gesperrt in unserem Netz und man kann es nicht benutzen. Fertig. Und das geht dann natürlich nicht. Man muss bedenken, die Netzbetreiber haben die absolute Macht. Open Source Software, Betriebssystem, Android, Ubuntu, alles schön und gut. Keine Rolle spielt das bei den Netzbetreibern. Denn auf den Netzbetreibern, auf den Netzbetreiber, auf den ist man angewiesen. Wenn man ein richtig offenes System haben will, dann braucht man auch einen Netzbetreiber, der offen ist, sozusagen. Ja, ein Netzbetreiber, der eben Open Source Systeme willkommen heißt. Das gibt's nicht, weder in den USA noch bei uns. Und deswegen ist es äußerst fraglich, ob Ubuntu überhaupt bei uns zur Verfügung steht bei den Netzbetreibern. Es wird auf jeden Fall ein Projekt sein, das von den Experten erstmal keine große Überlebenschance kriegt. Und auch wenn sich so die Ideen und so weiter von diesem System ganz, ganz gut anhören, ja, und die ersten Screenshots, die man sieht, falls das dann irgendwo tatsächlich so aussieht, sind auch interessant, ja, die Unity Bar, die man links kennt, auch die sind in dem Telefon quasi dann vorhanden, in dem Handy. Und ja, das dürfte da vielleicht wieder ein paar Leute abschrecken, weil Unity ist ja äußerst kontrovers, diese Oberfläche. Und wenn die Leute jetzt Unity sehen auf dem Handy, naja, okay, gut. Ich fand Unity eigentlich immer sehr, sehr gut. Mir gefallen die Screenshots deswegen auch ziemlich gut. Und ich kann mir aber halt nicht vorstellen, dass ich ein Ubuntu-Handy hole, weil ich einfach keine Notwendigkeit sehe. Ich hab Android und bin damit super zufrieden und ich sehe eigentlich nicht, warum ich jetzt hier auf Ubuntu umsteigen sollte, was das Handy betrifft. Ja, auf Ubuntu umsteigen. Ich bin sogar von Ubuntu weggegangen. Naja, so halb. Ja. Kurz vor dem Jahreswechsel habe ich mir Peppermint OS 3 installiert und damit das Ubuntu 12.10 verlassen. Allerdings, das Peppermint OS 3 basiert auf Lubuntu, also dem Lightweight Ubuntu 12.04. Also ist es nicht ganz, bin ich nicht ganz weg von Ubuntu, sondern nur so halb. Ja. Aber das Peppermint OS 3 hat mich halt beeindruckt, weil es sehr, sehr kompakt ist und eben besonders die Nutzer anspricht, die in der Cloud ihre Sachen erledigen. Und das trifft auf mich auf jeden Fall voll und ganz zu. Warum einfach nicht Ubuntu weiter drauf? Ja, also mittlerweile hat es Booten minutenlang gedauert bei mir, nach Eingabe des Passworts noch Ewigkeiten gerödelt, bis dann die Oberfläche zu sehen war und dann, wenn ich auf meinen Browser geklickt habe, dann hat es nochmal Ewigkeiten gedauert, bis der Browser aufging Und das bei einem Quad-Core-System, das finde ich eigentlich absolut unmöglich. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund dafür verantwortlich ist. Vielleicht war es auch nur, weil das System eben schon relativ lange läuft und immer geupgradet wurde und keine neuen Installationen gemacht wurden. Aber ich habe mir dann eben überlegt, warum brauche ich überhaupt so ein aufgeblähtes System? Ich benutze drei oder vier Programme auf dem System, der Rest wird quasi nie aufgerufen. Ich habe zwar einige schon deinstalliert, aber nein, das ganze Framework, was im Hintergrund arbeitet, ist alles vollkommen unnötig. Genau wie das GNOME-System. Ubuntu hat ja zwar Unity drauf, aber das GNOME-System ist eben auch noch im Hintergrund mit drauf und es geht mir alles auf den Keks. Und dann habe ich mir das Peppermint OS drauf gemacht, gerade mal also knapp 600 MB ohne zusätzliche Programme. Habe mir ein paar Programme, die ich brauche, beispielsweise wie dieses Audacity, mit dem ich das mit dem Podcast jetzt mache, drauf gemacht wieder. Und der Rest ist bei mir eben Web-Apps. Das sind bei mir eben Cloud-Funktionen, die da genutzt werden. Und dafür bietet dann eben Peppermint OS auch besondere Werkzeuge an. Dieses ICE beispielsweise, mit dem man eben recht komfortabel Webseiten in Web-Apps umwandeln kann und dann eben benutzen kann oder starten kann wie normale Apps. Es bleibt natürlich ein Chromium-Fenster, das da geöffnet wird, wo dann eben die Web-App drin läuft. Aber es funktioniert wunderbar. Ich habe den Chromium allerdings gleich ersetzt durch den Google Chrome, weil da hat man ein paar Funktionen, haben mir doch gefehlt. Und ich wollte da schon eine komplette Google-Integrierung haben und deswegen habe ich dann den Chrome genommen dafür. Auch da geht ja das Erstellen von Web-Apps ganz einfach über dieses Tools-Menü und dort einfach Create Application Shortcuts und schon wird dies umgewandelt. Dann allerdings ist noch ein bisschen Arbeit notwendig. Das werde ich noch in einem anderen Artikel genau beschreiben. Und da muss man nämlich quasi manuell die Desktop, die .desktop-Dateien in dem entsprechenden Verzeichnis um oder editieren, dass eben hier dann das auch in einer vernünftigen Form abzurufen ist. Also wenn man das zum Beispiel im Menü haben will, unter dem entsprechenden Punkt, zum Beispiel wenn ich Gmail habe ich bei Office drin, ja. Aber wenn ich jetzt hier auf Chrome gehe und die Web-App einfach so anlege, da wird alles in das Menüverzeichnis Internet gepackt. Und das Verteilen, das muss man dann eben leider manuell machen, weil es da eben für Chrome nicht dieses ICE gibt. Ja. Wenn man stattdessen Chromium nutzen will, also das ist sozusagen die Real Open Source Version von Chrome, und dann braucht einem das nicht zu kümmern, dann ist es eben noch einfacher. Also Peppermint OS 3 läuft sehr gut bei mir, schnell, sehr schnell. Ja, es ist wieder nicht im Minutenbereich mehr das Booten, ja, sondern deutlich unter einer Minute, bis komplett alles geladen ist. Sehr schön, gefällt mir. Auch das Starten von dem Chrome geht jetzt rasend schnell, eben weil keine unnützen Sachen, die ich eh nie brauchen werde, installiert wurden mit dem System. Und wenn ich so angucke, dann ist fast alles, sind eben Web-Apps. Das Einzige, was ich hier großartig drauf habe, ist dieses Gebabbel. GPS Babbel wird, glaube ich, standardmäßig installiert. Das ist zum Übertragen von GPX-Dateien. Ja. Und eben im Soundbereich dann das Audacity. Easy Tag habe ich noch drauf. Ja. Und den VLC Media Player. Und fast alles andere sind eben dann Web-Apps, die da drin sind. Beispielsweise das Office ist dann eben das Google Drive, ja, Google Docs ehemalig. Ja. Die Grafikprogramme, ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht The Gimp installiert. The Gimp immer ein favorisiertes Programm bei mir, aber momentan tue ich doch tatsächlich mit Pixlr herumwursteln, ja, dem Pixlr Editor, der ist auch sehr umfangreich und das macht richtig Spaß. Bis jetzt musste ich den GIMP noch nicht installieren. Jetzt würde ich dann, morgen wird es die Feuertaufe geben für den Editor. Ich werde vielleicht dann nächste Woche noch was sagen. Aber Pixlr hat bei mir auf jeden Fall im Moment die Grafik-Edits-Programme ersetzt und Picasa ist natürlich auch eine Web-App, also nicht das Picasa, was man so downloadet, sondern es ist das Picasa Web. Und ja, also so geht's dann eben weiter. Ja, ich habe hier Dropbox installiert, Picasa ist drauf und die gleichen dann die Verzeichnisse mit der Cloud ab. Was komischerweise nicht funktioniert, wo ich massive Probleme habe und bis jetzt noch nicht richtig zum Laufen gebracht habe, das ist Ubuntu One. Das ist äußerst schade, denn das war bisher einer meiner favorisierten Cloud-Dienste. Und leider kann ich damit nichts mehr anfangen, weil ich den Ubuntu One Client nicht funktionsfähig installieren kann, beziehungsweise nach dem Reboot funktioniert er nicht mehr. Schade, schade, schade. Ich bleib da auch dran bei dem Problem. Aber ansonsten kann ich Peppermint OS 3 auf jeden Fall für alle empfehlen, die hauptsächlich in der Cloud unterwegs sind. Da ist es unerheblich, ob das jetzt Windows-User sind oder Linux-User. Schaut euch mal Peppermint OS 3 an. Für die Cloud gibt's eigentlich nichts, was man mehr braucht. Aber man kann von den, ich glaube, 50.000 Programmen mittlerweile, kann man alles Mögliche installieren, wenn man denn doch noch Offline-Programme braucht. Und die kann man alle nachinstallieren, wie bei Ubuntu. Dann haben wir noch Effektivität. Ja, das ist ein großes Problem, vor allem bei mir. Ja, ich habe so wenig Zeit immer. Es geht alles drunter drüber und dann gibt's Panik. Ja, Panik. Und ich habe hier einen Artikel verlinkt. Da könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr auch unter solchen Problemen leidet, wie man hier ultimativ ja seine Produktivität steigert und sich freimacht von dem ewigen Stress und der ewigen Hetze, ja, und einfach, aber der Weg dorthin, ja, ist vereinfacht dargestellt: priorisieren, ja, dann aussortieren, ja, und minimieren. Und sich bei allem, was man tut, fragen: Warum zum Henker sollte ich das tun? Ja. Ein großes Beispiel, was in unserer Zeit offenbar immer weiter ein Problem wird, ist die Aktivität in Social Networks. Wenn man natürlich den Social Networks große Priorität einräumt, sei es jetzt geschäftlich, ja, weil man eben den Kontakt zu seinen Kunden sehr gut pflegen will, oder privat, weil man den Kontakt zu seinen Freunden sehr gut pflegen will, das ist natürlich jedem selbst überlassen, ganz klar. Zum Glück. Nur, man braucht sich dann eben nicht zu wundern, wenn die Zeit ruckzuck weg ist. Man verbringt Stunden des Tages damit, irgendwelche sinnlosen Posts irgendwo zu machen, ja, von denen man nichts, aber auch gar nichts hat. Ja. Unlogik bestimmt das Handeln im Internet, nicht nur im Internet, auch in der realen Welt. Ja. Und deswegen, sowohl im Internet als auch in der realen Welt, sollte man sich bei allem, was man tut, erstmal fragen: Warum sollte ich das denn tun? Bringt mir das was? Wenn ja, was bringt's mir? Ja. Und lohnt sich dann der Aufwand? Ich kann auch für 2 Cent zu sparen pro Liter 20 Kilometer in die nächste Tankstelle fahren, verliere eine Menge Zeit, ja, und im Endeffekt zahle ich sogar noch mehr, weil ich da noch viel mehr Sprit verbraucht habe, um dorthin zu kommen, als ich dann letztendlich getankt habe und durch diese 2 Cent pro Liter gespart habe. Ja, genau solche Überlegungen muss man machen, schon kommt man in so eine Schildbürgermentalität eben rein. Ja. Und gerade diese Schildbürgermentalität, wie ich es mal ausdrücken will, ja, die kursiert gerade in den sozialen Netzwerken extrem, weil die Leute eben den Überblick verloren haben, was denn sinnvoll ist oder nicht. Dabei möchte ich nicht diskutieren darüber, ob es sinnvoll ist, hier Bilder von seinem Essen zu machen. Warum sollte das nicht sinnvoll sein, ja, wenn man da wirklich Wert drauf legt, dass der Nachwelt mitzuteilen, ja. Und sicherlich, wenn man beispielsweise einen Kochblock hat, ja, also oder Lebensmittelblock, ja, dann macht es durchaus Sinn, das in seinen sozialen Netzwerken, den sozialen Kontakten quasi zu zeigen: Hier, das esse ich, ja. Warum das dann vielleicht für einen Programmierer interessant ist, wenn er zeigt, ja, welch stolzer, welch Cola er trinkt oder so. Das ist wieder eine andere Sache. Wie gesagt, wenn man die Zeit dazu hat, ist es okay. Nur es muss klar sein, dass solche Aktivitäten die Zeit drastisch minimieren und dass man mal wieder durchschnaufen kann, wenn man eben so rangeht an die Sachen und dann entsprechend auch mal sagt, nö, das mache ich nicht, weil das bringt nichts, das hat keinen effektiven Nutzen, ja. Und das bringt mich dann zum nächsten Thema, ja. Eigentlich sollten wir doch alle von Star Trek mal was lernen, von den Vulkaniern, ja, die nämlich durch ihre Selbstbeherrschung und Logik genau in diesem Sinne alles viel einfacher gestalten. Warum sollte man denn auf die Idee kommen, Sachen mitzuteilen, die irrelevant sind? Ja, ich möchte fast sagen, ich hätte gern so eine Mischung zwischen Vulkanier und Borg. Ja, die vulkanische Logik und die direkte Ausführung der Borg. Das wäre das Ideal, vielleicht ein bisschen friedlicher als die Borg, ja, so friedlich wie die Vulkanier. Und dann ist alles wunderbar, denn dann würde man eben sagen, wenn man zum Beispiel jetzt hier wieder mal ja ein Bild von seinem Essen oder von seinen Socken hochlädt, ja, ich weiß, ich habe das auch schon gemacht, dann sollte man sich mal fragen, warum sollte ich jetzt hier 5 bis 10 Minuten tatsächlich damit verbringen, hier ein Bild zu machen, das Bild hochzuladen, zu sharen, Facebook, Google Plus, und Twitter und so weiter, ja, und einen Blog noch. Warum sollte ich mir dann die Mühe machen? Ja, und die Socken sind für die Nachwelt und für die Produktivität vollkommen irrelevant, ja. Und stattdessen, wenn man dann ein Bild sieht von der Seven of Nine, vielleicht noch im knappen Oberteil, dann sollte man vielleicht sagen, Widerstand ist zwecklos. Ja, Star Trek übrigens ein gutes Thema für das letzte, ich find's lustige Thema oder lustiger Hinweis. Da könnt ihr einfach mal durchklicken. Denn es hat tatsächlich in den USA ein Ingenieur, der für das Weiße Haus arbeitet, ja, eine Petition eingereicht, eine ernstzunehmende Petition, dass eben hier ein Raumschiff Enterprise gebaut wird. Ja, ich finde die Idee eigentlich vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Das wäre das, was die Menschheit braucht, so ein Raumschiff Enterprise, ja, und eine ganze Sternenflotte. Aber ich meine, vielleicht ist es jetzt Zeit, damit anzufangen. Ja, auf jeden Fall hat er das tatsächlich eingereicht, ja, mit über 3.300 Unterschriften. Und es ist eigentlich ja fast sicher, dass die 21.000, die noch gebraucht werden, da auch zusammenkommen, und dann wird diese Petition ernsthaft diskutiert werden. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Aber ich finde es trotzdem noch so skurril, dass ich erstmal schmunzeln musste. Ja. Dass die natürlich nicht von heute auf morgen gebaut werden kann, ist klar, aber vielleicht, wer weiß, können hier schon Grundsteine gelegt werden, sodass wir in 50 bis 100 Jahren die Menschheit auf wie auch immer Star Trek Technologie zurückgreifen kann. Ein paar Dämpfer wird es allerdings geben. Beamen wird nicht möglich sein. Definitiv. Ja. Und das Warpfeld, das wäre zumindest mal theoretisch denkbar. Ob es umgesetzt werden kann in der Praxis, das wäre eine andere Geschichte. Ja, und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht 2013 Nummer 1. Und ich hoffe auch, die erste Wochensicht im neuen Jahr hat euch wieder gefallen. Ihr könnt mich unterreichen. Unterreichen, das sollte ich vielleicht als Begriff einfügen. Nein, erreichen könnt ihr mich unter Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben. Oder ihr schreibt meine E-Mail rio@thenetcasts.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr auch im Internet unter www.wochensicht.thenetcast.com. Und ja, immer daran denken, Mehrzahl thenetcast.com, und da könnt ihr mir dann auch alle Kritik, Informationen, Artikel, eigene Themen oder ähnliches schicken, ja, und dann werde ich das gerne auch mit in die Sendung einflechten. Und damit ein frohes neues Jahr nochmal für die, die das noch nicht gehört haben von der letzten Wochensicht, die ja noch im alten, alten Jahr war. Macht's gut und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Ja, und haltet die Ohren steif. Das darf ich nicht vergessen.